Im Jahr 1929 war Bruno Jarzynski aus Frankreich ausgewiesen worden. Seine neue Wahlheimat wurde dann die Sowjetunion. Welchen Eindruck Russland und die jungen Sowjetrepubliken Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre auf Jarzynski machten, das mag in einer Schilderung von Moskau deutlich werden, die in Jarzynskis Roman »Ein Mensch wechselt seine Haut« enthalten ist. Zu beiden Seiten des Prospekts liefen die Häuser vorbei. Von Natur aus geduckt und niedrigwüchsig streckten sie sich auf den gequaderten Stelzen der Baugerüste widerborstig in die Höhe. Unerschütterliche Häuserschluchten. Sie erinnerten an eine fröhliche Turnerparade. Die Häuser bewegten sich, ihre platten Schultern wurden von neuen Stockwerken erklommen. Die Gehsteige waren mit Baumaterial bedeckt, und darauf und auf den Gerüsten tummelten sich Menschen, die von der Sonne wie von Kalk bekleckert waren. Auf den Gleisen, die sich den Prospekt entlang schlängelten, liefen singend die Straßenbahnen vorbei, und von den Trittbrettern der Waggons hingen wie aus vollgefüllten Körben die schweren Passagiertrauben. An der Kreuzung stand bei einer Bretterbude eine lange Schlange. Männer in weißen Kitteln und Frauen in frühlingshaften Kattunkleidern. Die Kattunkleider der Frauen erbebten im Wind. Es schien, als bebe und winde sich die ganze Schlange. Und das Rechteck der Bude mit dem wallenden Warteschlangenschwanz ähnelte aus der Weite einer großen Papierschlange, die bereit war, beim ersten Windstoß hochzufliegen. Clark drehte den Kopf. An ihm vorbei brummte ein fetter, blitzender Autobus und ließ sich gewichtig in 100 Schritt Entfernung am Rand des großen Platzes nieder, wie ein grünes, vierblättriges, in den Asphalt eingesprengseltes Kleeblatt. In der Mitte des Platzes drängten sich vor zwei großen Tafeln, einer schwarzen und einer roten mit unverständlichen Aufschriften, die Menschen. Die schwarze erinnerte an die riesigen schwarzen Tafeln vor den Börsen, wo der letzte Aktienkurs ausgehängt wird. Allerdings sahen die sich vor ihr drängenden Menschen in ihrer Arbeitskluft ganz und gar nicht wie rundliche, echauffierte Börsenmakler aus. Bereits daheim in New York hatte Clark viel vom sozialistischen Wettbewerb gehört und gelesen. Von den roten und schwarzen Tafeln, von den Betrieben, die den Arbeitern gehörten. Aber erst hier, wo er an diesen gigantischen Tafeln und den sich rund um sie tummelnden Menschen vorüberfuhr, dachte er erstmals, dass dieses ganze unermessliche Land, das er seit dem gestrigen Abend durcheilte, eigentlich eine riesige Aktiengesellschaft der es bewohnenden Menschen war. Um nicht zerdrückt zu werden, musste es um jeden Preis allen anderen Staaten zuvorkommen, den Aktiengesellschaften einiger großer Geschäftsleute, die die Welt unter sich aufgeteilt hatten und keine Konkurrenz duldeten. Auf diesen schwarzen und roten Tafeln notierten die Aktien eines international nie dagewesenen Unternehmens. Jeder Eintrag auf der schwarzen Tafel bedeutete, dass die Aktien des Landes um einen Punkt gefallen waren. Und wäre die schwarze Tafel bis zu den Rändern vollgeschrieben, bedeutete das den Tod des Landes, wäre das der Nekrolog. Füllte sich jedoch die rote Tafel, bedeutete das den Sieg. Clark begriff, mit welcher Anspannung das tollkühne Land, das alle Aktiengesellschaften des Universums gegen sich aufgebracht hatte, auf diese Tafeln schauen musste. Er spürte das Spielfieber in diesem grandiosen Wettstreit und es erregte auch ihn. Schon wollte er die Droschke anhalten und sich den heutigen Aktienkurs anschauen. Aber der Kutscher trieb das Pferd an und passierte den Platz. Als Jarzynski in die Sowjetunion kommt, ist er dort bereits ein bekannter und gewürdigter Schriftsteller. Sein Roman Pest über Paris war in hoher Auflage auch auf Russisch erschienen. Schnell erhielt Jarzynski mehrere offiziöse Posten, er wurde Mitglied der Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller, gab deren Zeitschrift heraus, verfocht deren politische Linie, beteiligte sich aktiv an Kampagnen gegen die, die von dieser Linie abwichen. Zu seinen Freunden zählte Jarzynski den Chef des NKWD, Genrich Jagoda, der einen Kreis an Künstlerinnen und Schriftstellern um sich scharte. Es ist dies die Zeit des ersten Fünfjahresplans in der Sowjetunion, die Zeit der Zwangskollektivierung, der sogenannten Entkulakisierung. Es wird in atemberaubender Zeit eine gigantische Industrialisierung forciert, die mit Zwangsarbeit und terroristischen Mitteln durchgesetzt wird. In diesem Prozess spielen auch die Schriftsteller eine nicht unwichtige Rolle. Sie sollen die Begeisterung für den Aufbau in literarischer Form besorgen, im In- und Ausland die Fortschritte der Sowjetunion in rühmlichen Farben zeichnen. Großbauprojekte wie der Weißmeer-Ostsee-Kanal sollen die besondere Aufmerksamkeit der Schriftsteller erheischen. Man darf auch nicht vergessen, du hast den Bilamor-Kanal erwähnt, dass beim Bau dieses Bilamor-Kanals, glaube ich, hunderttausende Menschen umgekommen sind. Also der wurde ja mit Zwangsarbeitern errichtet und die Schriftsteller wurden dorthin gekarrt in Luxuswagen quer durch ein bitterarmes Land, wo die Leute rechts und links von der Eisenbahntraste oft verhungerten nach der Kollektivierung, um sozusagen diese Potjomkinschen Dörfer zu sehen und darüber zu schreiben beim Bau des Bilamor-Kanals. Beziehungsweise sie sahen auch schon, was hinter diesen Kulissen war, nämlich dieses Massenelend und das Massensterben und die Massenmorde, durften darüber aber auch nicht berichten, saßen in ihren Zelten, wo sie dann Kaviar aßen und gut verpflegt wurden, um dann Jubelberichte zu schreiben. Dieselben Schriftsteller, die dann so zwischen 2 und 5 Jahre später dann wiederum alle selbst in diesen Lagern umkamen. Also das ist der Rahmen, und das ist sozusagen die Welt, von der wir reden. Einer dieser sogenannten Stoßbaustellen befand sich an der sowjetisch-afghanischen Grenze im Wachschtal in der Sowjetischen Republik Tadschikistan. Hier sollte der Fluss Wachsch in einem gigantischen Projekt angestaut werden, um in ein riesiges Kanalbewässerungssystem umgeleitet zu werden. Die kargen Steppenböden des Wachschtals sollten so urbar gemacht werden, um riesige Baumwollfelder entstehen zu lassen. So sollte einerseits die Unabhängigkeit von amerikanischen und ägyptischen Baumwollimporten erreicht werden. Riesige Baustellen wie am Wachsch hatten aber auch die Funktion, lokal begrenzte Subsistenzökonomien aufzulösen, die angestammte Bevölkerung in das sowjetische System zu integrieren und die Herrschaft des Staatssozialismus zu stabilisieren. Auch das Bauprojekt am Wachsch sollte die Aufmerksamkeit mancher Schriftsteller auf sich ziehen, so etwa auch des rasenden Reporters Egon Erwin Kiesch in seinem Reisereport Asien gründlich verändert. Die Gesamtfläche des Tals, das sich vor uns entfaltet, beträgt 2000 Quadratkilometer oder 120.000 Hektar soll der Waschstreu bewässern. 3,5 Millionen Pud ägyptischer Baumwolle. 57.000 Tonnen betrug der Import der Sowjetunion im Jahr 1926. Das vom Wachstreu bewässerte Gebiet wird den Import überflüssig machen und außerdem Licht und Kraft für das Grenzland liefern. 4 Kilometer von der Stelle, an der wir stehen, 4 Kilometer von der Stelle, die den Eintritt des Stromes in die Ebene bedeutet, fängt man ihn auf, bevor er sich in Arme zu teilen vermag. Hier beginnt der 45 Kilometer lange Hauptkanal. Noch ist er ein trockener, steiniger Hohlweg. Wir durchwandern ihn. Rechts eine 18 Meter hohe Wand, die bald rechtes Ufer heißen wird. Links eine 18 Meter hohe Wand, die bald linkes Ufer heißen wird. Das Netz der kleinen Kanäle wird tausende von Quadratkilometern baumwollträchtigen Gebietes umfassen. Dort, wo der Magistralkanal vom Strom abzweigt, ist eine Schleuse mit 9 Pfeilern im Bau. Sie hat dem einlaufenden Wasser das Gefälle zu nehmen und es mit einer Geschwindigkeit von 154 Kubikmetern in der Sekunde weiterzuleiten. Am 25. Kilometer wird eine Hydrostation von 42.000 PS errichtet. Vor uns auf Schienen fährt der Bagger, der unseren Weg geschaffen hat und ihn unausgesetzt verlängert. Sein Maul ist riesengroß. Er beißt sich mit seinem einzigen Zahn bis zum Oberkiefer ins steinige Erdreich und wenn sich der stählerne Drache zur Seite dreht, um den Bissen auszukotzen, so stieben seine Nüstern und fauchen Wasserdampf. Innerhalb von 8 Stunden frisst und speit er 500 Kubikmeter. 25 Meter ringelt er sich täglich vorwärts. Dann muss man seine Schienen nach vorne legen. Freilich, die Aufgabe hier ist schwer zu lösen, sie sei undurchführbar, haben die Skeptiker gesagt. Welcher Arbeiter ginge so leicht hinunter an die afghanische Grenze dorthin, wo Banden schießen, Tiger hausen, Skorpione beißen, Hitze senkt, Schlangen züngeln, die Malariamücke sticht? Welcher Arbeiter ginge auch bei einer um 40% erhöhten Lohnskala so leicht hinunter? Er geht hinunter. Begeisterung für den Kampf an der Wirtschaftsfront ist einer der Hauptgründe.

Es ist ein Spiegel der Zeit, so wie sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit an die Möglichkeit des Aufbaus einer neuen Gesellschaft in der Sowjetunion geglaubt haben und nicht erkennen konnten oder viel zu spät erkannt haben, dass es so nicht geht, dass es mehr Mitgefühl mit den Menschen braucht, mehr Humanismus, als das damals vorgesehen war. Eine der Sachen, die vielleicht in seinem letzten unvollendeten Roman vorkommt, ist der Spruch, das ist als Zitat dort, als Einleitung, als Motto angeführt: Fürchte nicht deine Feinde, sie können dich schlimmstenfalls ermorden. Fürchte auch nicht deine Freunde, schlimmstenfalls können sie dich verraten, aber fürchte die Gleichgültigen, die weder verraten noch dich ermorden, aber nur durch ihre schweigende Zustimmung gibt es in der Welt Verrat und Mord. Und insofern sehe ich Jasenski auch und Jasenskis Werk auch als eine Aufforderung zur Zivilcourage und dazu ja nicht wegzuschauen. Und das ist heute genauso gültig wie damals. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Besprochen wurden das Leben und Werk des polnischen Autoren Bruno Jasenski. Zu hören waren Elisabeth Namda und Wladimir Wertlieb, die ich über Bruno Jasenski interviewt habe. Zitate wurden gesprochen von Tina, Konstantin, Max, Elisa, Helene und Ralf. Dank gilt außerdem Sascha, die Tipps bei der Aussprache gegeben hat, und Flo und Nico, die mit musikalischen Hinweisen unterstützt haben. Der Roman Pest über Paris, die Novelle Die Nase und der Roman Ein Mensch wechselt seine Haut sind kürzlich im Verlag Bahö Books wiederveröffentlicht worden. Wladimir Wertlieb und Elisabeth Namda werden am 16. Juni in der ACC-Galerie in Weimar zu Gast sein und dort noch einmal ausführlicher über das Leben und Werk von Bruno Jasenski sprechen. Eine Ankündigung dazu findet ihr unter biko.aranka.de. Eine Liste mit Songs, die in dieser Sendung gespielt wurden, und weiterführende Literaturhinweise findet ihr unter ärgernis.org. Dort ist auch ein Verzeichnis der bisherigen Ausgaben von Wutpilger Streifzüge zu finden. Ärgernis wird mit AE geschrieben, ärgernis.org. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Lukas. Один из дедушка Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные такое говно, а все другие враги такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ коммерсант, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое. И все идет по плану. Все идет по плану. А при коммунизме все будет заебись. Все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану, а все идет по плану. Все.